Konstanze kann einfach nicht glauben, dass Alice nicht einmal die Adresse von ihrem Freund kennt. Langsam, langsam, Konstanze. Lass Alice erst einmal Luft holen. Du bringst sie ganz durcheinander. Alice sieht Patrick dankbar an. Ich weiß, das ergibt alles keinen Sinn. Warum habe ich ihm diese Fragen nicht gestellt? Ich dachte, wir hätten viel Zeit. Ich war so verliebt. Vielleicht wollte ich mir keine Gedanken machen. Jetzt wird mir natürlich einiges klar. Seinen Namen kennst du aber? Fragt Patrick. Sicher. Er heißt Paul Ehrlich. Was für ein Name. Paul Lüge passt besser zu ihm. Ehrlich ist bestimmt nicht sein richtiger Name. Einen Ausweis von ihm habe ich nie gesehen. Ich weiß gar nichts mehr. Diese Enttäuschung. Was soll ich machen? Hilflos blickt sie ihre Freunde an. Es tut mir leid, was Ihnen passiert ist, sagt Richard Tauber. Sie sind das Opfer eines Betrügers geworden. Solche Leute wissen genau, wo und wie sie ihre Opfer finden. Opfer wie Sie, die viel arbeiten und allein sind. Patrick und ich werden alles tun, um den Betrüger zu fassen. Ja, das verspreche ich dir, sagt Patrick. Er blättert in seinem Terminkalender. Lass uns Anfang nächster Woche darüber reden. Montag, 15 Uhr, in meinem Büro? Alice nickt zustimmend. Es ist dunkel, als Alice und Richard die Wohnung in der Lindenstraße verlassen. Kapitel 4. 9. Juni. Pünktlich um 15 Uhr betritt Alice das Büro von Patrick Reich in der oberen Königsstraße 3. Sein Büro liegt im 9. Stock. Der Raum spiegelt die Person des Detektivs wider. Einfach und praktisch mit einer persönlichen Note. Poster von Max und Moritz in Übergröße. Konstanze ist bereits 10 Minuten früher gekommen. Patrick hat Kaffee vorbereitet. Schön, Alice, dass du deinen Laptop dabei hast. Jetzt können wir uns die Fotos von der Hochzeit ansehen. Oh ja, antwortet Konstanze. Guck mal hier. Alice und der Kommissar tanzen wie ein verliebtes Paar, sagt Patrick zu Konstanze. Alice ist verlegen. Ich glaube, ich werde allein bleiben. Enttäuschungen ertrage ich nicht mehr. Alice, komm, das Leben geht weiter. Warte ab. Irgendwann wirst du einen Partner finden. Patrick lächelt. Morgen fahre ich nach Berlin zurück. Ich vermisse euch schon jetzt. Patrick klickt aus Gewohnheit das Internet an. Möchtest du nach Bad Reichenhall? Fragt er Alice. Bad Reichenhall? Warum? Hast du nicht diese Seite aufgerufen? Die professionelle Neugierde von Patrick ist geweckt. Nein, ich benutze den Laptop nur zu beruflichen Zwecken. Am Wochenende nehme ich ihn mit nach Hause, um zu arbeiten. Warte mal. Mir fällt jetzt ein, dass Paul ab und zu etwas im Internet gesucht hat. Merkwürdig. Warum hat er ausgerechnet die Seiten von Bad Reichenhall angeschaut? Er hat nie von Bad Reichenhall gesprochen. Das ist ja interessant, sagt Patrick nach einer Weile. Alice, ist Paul ein Spieler? Schau mal hier. Er hat sowohl die Spielbank in Bad Reichenhall als auch in Salzburg angeklickt. Und dann hier, die Seite mit den Kontaktanzeigen. Patrick denkt kurz laut nach. Spielbank in Bad Reichenhall, Spielbank in Salzburg, Kontaktanzeigen. Wie hängt das zusammen? Alice, wie viel Geld hast du Paul wirklich gegeben? Alice schweigt. Mal sehen, was wir im virtuellen Papierkorb finden. Wie gewünscht, senden wir Ihnen Ihre Nummer. 52190973E041. Alice, hast du die Nummer eingegeben? Alice schüttelt den Kopf. Nein. Ich kann mir nicht erklären, was die Nummer bedeutet. Hat sie etwas mit Paul Ehrlich zu tun? Das finde ich heraus, sagt Patrick energisch. Kapitel 5. 13. Juni. Alice ist zurück in Berlin. Im Büro gibt es jede Menge Arbeit. Der Alltag hat sie schnell eingeholt. Vor 20 Uhr verlässt sie selten ihren Arbeitsplatz. Alice ist auf dem Weg nach Hause. An diesem schönen, warmen Freitagabend sind viele Menschen unterwegs. Manche tragen volle Einkaufstaschen, andere bleiben vor Schaufenstern stehen. Junge Paare gehen Hand in Hand spazieren. Alice blickt um sich. Sie fühlt sich beobachtet. Ihr Blick fällt auf einen großen Mann mit langen schwarzen Haaren. Er steht 30 Meter von Alice entfernt. Er guckt in ein Schaufenster mit Damenwäsche. Alice glaubt, dass sie diesen Mann in den letzten Tagen öfter gesehen hat. Nach der Arbeit, vor dem Gebäude ihrer Versicherung, an der U-Bahn-Station und dann in der Straße, in der sie wohnt. Als Alice weitergeht, setzt sich auch der Mann in Bewegung. Als Alice stehen bleibt, dasselbe Spiel. Kann es sein, dass... Alice versucht mit Gewalt auf andere Gedanken zu kommen. Sie rennt. Bis zu ihrer Wohnung sind es noch etwa 600 Meter. Atemlos kommt sie im dritten Stock an. Ihre Hände zittern. Sie hat Schwierigkeiten, die Wohnungstür zu öffnen. Als sie endlich in ihrer Wohnung ist, schließt sie zweimal ab. Sie geht zum Fenster. Vor dem Haus stehen Leute. Der Mann mit den schwarzen Haaren ist nicht unter ihnen. Alice ist erleichtert. Allmählich wird sie ruhiger. Ihr Puls ist regelmäßig. Das Telefon klingelt. In den letzten Tagen klingelte das Telefon immer dann, wenn Alice in ihre Wohnung kam. Jedes Mal, wenn sie den Hörer abnahm, legte der Anrufer auf. So auch dieses Mal. Das kann doch kein Zufall sein, denkt Alice und geht in das Wohnzimmer. Merkwürdig. Die Vase stand heute Morgen in einem anderen Platz. Oder sehe ich schon Gespenster? Ist es möglich, dass jemand in der Wohnung war? Alice denkt an Paul Ehrlich. Sie weint leise. Angst steigt in ihr auf. Kapitel 6, 14. Juni. Hand in Hand gehen Constanze Zeigen und Patrick Reich im Park Wilhelmshöhe spazieren. Vor dem Gewächshaus mit exotischen Pflanzen bleiben beide stehen. Sie atmen tief durch. Sonnenstrahlen erleuchten das Gewächshaus. Die Konstruktion aus Glas und Stahl sieht modern aus. Constanze und Patrick gehen nach einigen Minuten weiter. Vor dem Schlossteich setzen sie sich auf eine Bank. Was für ein Blick! Zur linken Seite liegt die Löwenburg, zur rechten Seite der Aquädukt und vor ihnen der Herkules. Patrick denkt laut nach. Das tut er immer, wenn er sich mit einem Fall beschäftigt, auch beim Spazierengehen. Er holt einen Zettel aus der Tasche. Du erinnerst dich an die Zahl, die wir am Laptop von Alice letzte Woche gefunden haben? Weißt du, was sie bedeutet? 52190973E041. Constanze sieht Patrick an. Nein, aber du wirst es mir gleich sagen. So ist es, liebe Constanze. Die Lösung ist ganz einfach. Es handelt sich um eine Rentenversicherungsnummer. Die Nummer enthält folgende Informationen. Erstens Wohnort. Zweitens Geburtsdatum des Versicherten. Drittens Anfangsbuchstaben des Geburtsnamens. Schau mal, die Person, die diese Nummer hat, wohnt in Bad Reichenhall und wurde am 19. September 1973 geboren. Na, Constanze, hast du eine Idee, um wen es sich handelt? Constanze ist stehen geblieben. Ja, natürlich. So muss es sein. Es handelt sich um Paul Ehrlich. Hast du schon Alice informiert? Das wollte ich. Ich habe in den letzten Tagen, abends gegen 20 Uhr, mehrere Male versucht, sie telefonisch zu erreichen. Ohne Erfolg. Das ist vielleicht ganz gut so. Lass mich erst einmal die Adresse von Paul Ehrlich in Bad Reichenhall herausfinden. In der nächsten Woche findet dort ein Kongress des Bundes Internationaler Detektive e.V. statt. Wie du weißt, nehme ich an dem Kongress teil. So kann ich auch direkt vor Ort in Bad Reichenhall ermitteln. Schluss mit der Arbeit. Genießen wir den herrlichen Tag. Überlegen wir, wie wir das Wochenende verbringen. Hast du eine Idee, Konstanze? Konstanze flüstert Patrick ins Ohr. Er wird rot. Kapitel 7. 18. Juni, 14.30 Uhr. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Bad Reichenhall. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Wir hoffen, Sie bald wieder als Gast begrüßen zu dürfen. Der Zug fährt nach einem kurzen Aufenthalt weiter nach Salzburg. Patrick Reich steigt aus dem Zug. Das Tagungshotel ist nicht weit vom Bahnhof entfernt. Patrick geht durch die belebte Innenstadt. Vor und in den Cafés herrscht viel Betrieb. Die Kellnerinnen mit ihren schwarzen Kleidern und weißen Schürzen sind sehr beschäftigt. Die Kurgäste genießen das schöne Wetter und lassen sich Kaffee und Kuchen schmecken. Im Kurpark spielt das Kurorchester Musik aus bekannten Operetten und Opern. Zuschauer klatschen begeistert. Im alten Kurhaus trinkt Patrick ein Glas Wasser. Es schmeckt nach Salz. Das Wasser ist gut für die Gesundheit, sagt man. Patrick verlässt das Kurhaus. Nach wenigen Metern sieht er das Grand Hotel Steigenberger Axel Mannstein. Er ist von der Größe und Eleganz beeindruckt. Vor den Fenstern hängen knallrote Geranien. Teure Autos parken am Hoteleingang. Personal lädt das Gepäck aus. Patrick atmet tief durch und geht in die Empfangshalle. Grand Hotel Steigenberger Axel Mannstein, Empfangshalle. Hallo Leo, das ist ja eine schöne Überraschung, dich wiederzusehen. Patrick schüttelt Leo herzlich die Hand. Er kennt Leo Fuchs aus seiner Studienzeit. Mehrere Male haben sie zusammengearbeitet. Das liegt allerdings einige Jahre zurück. Beim letzten Kongress in Hamburg habe ich dich nicht gesehen. Stimmt, vergangenes Jahr hatte ich keine Zeit. Ich war oft unterwegs. Ich arbeite jetzt bei einer internationalen Wirtschaftsdetektei in Berlin. Und? Wie läuft es bei dir? Bist du noch mit Konstanze zusammen? Natürlich. Wir haben sogar Heiratspläne. Und wir denken an einen Ortswechsel nach Berlin. Warum das? Konstanze beendet in wenigen Monaten ihr Studium. Sie sucht eine Stelle als Sozialpädagogin. In Kassel ist der Arbeitsmarkt nicht so gut wie in Berlin. Das wäre ja toll. Die Detektei, für die ich arbeite, expandiert und sucht erfahrene Mitarbeiter. Soll ich mich für dich erkundigen? Ja, bitte. Patrick schaut auf die Uhr. Lass uns heute Abend weiterreden. Prima. Treffen wir uns hier gegen 20 Uhr. Patrick Reich nutzt die Zeit bis zur Kongresseröffnung um 17 Uhr. Er hat die Adresse von Paul Ehrlich herausgefunden. Sonnenstraße 45a. Patrick verlässt das Hotel. Bis zur Sonnenstraße sind es nur wenige Minuten zu Fuß. Patrick genießt den Spaziergang. Alles ist sauber und ordentlich. Straßen, Bürgersteige, Vorgärten mit kurzgeschnittenen grünen Rasen, Blumen vor und neben Hauseingängen. Idylle pur, murmelt Patrick vor sich hin. Die Welt ist in Bad Reichenhall in Ordnung. Wirklich? Vor dem Haus Sonnenstraße 45a bleibt Patrick stehen. Kapitel 8. 18. Juni, 15.45 Uhr. Er schaut auf das schöne, gepflegte alte Bauernhaus aus Holz. Es steht auf einem großen Grundstück. An der Gartentür steht der Name Huber. Ein Schäferhund bellt. Ist da jemand? Fragt eine Frau misstrauisch. Sie ruft den Hund zurück. Die Gaststätte, finden Sie einen Eingang weiter. Suchen Sie jemand? Patrick Reich weicht der Frage aus. In solch einem Haus möchte ich auch wohnen. Es ist wunderschön. Das Gesicht der jungen Frau wird freundlicher. Ja, es ist schon über Generationen in unserem Familienbesitz. Die Landwirtschaft haben wir aufgegeben. Wir betreiben nur die Gastwirtschaft, zum Goldenen Löwen. Meine Schwester und ich führen die Gastwirtschaft. Aber warum stehen Sie hier? Kann ich Ihnen helfen? Fragt Frau Huber. Ja, ich möchte meinen alten Bekannten Paul Ehrlich wiedersehen. Er wohnt doch hier. Woher kennen Sie meinen Verlobten? Wie ist Ihr Name? Paul erzählt nie von seinen Freunden. Paul ist zurzeit nicht da. Er kommt am Wochenende, manchmal nur jedes zweite Wochenende. Er ist Vertreter für Kosmetik. Er arbeitet viel in Nord- und Ostdeutschland. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie doch in unsere Gaststätte zum Essen. Wir haben gutes bayerisches Bier und hausgemachte bayerische Gerichte. Ich bereite gerade den Sauerbraten für heute Abend vor. Ich würde mich freuen. Eine Frage habe ich noch, auf die ich keine Antwort finde. Fragen Sie, sagt Edeltraud Huber. Auf der Straße parken Autos, unter denen Drahtgitter liegen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Warum liegen die da? Das machen hier einige Leute. Es gibt viele Marder in der Gegend. Die Autobesitzer wollen sich so vor ihnen schützen. Frau Huber hat einen starken bayerischen Akzent. Beim Zuhören muss sich Patrick Reich konzentrieren. Er bedankt sich für die Antwort. Am Abend geht er mit seinem Freund Leo in die Gaststätte zum Goldenen Löwen. Das Lokal ist gut besucht. Am Stammtisch sitzen Männer. Einige haben weiße Bärte und tragen bayerische Landestracht. Aus großen Krügen trinken sie Bier. Die Wirtin begrüßt Patrick und bringt die Speisekarte. Dienstag. Bayerische Ente gebraten mit Kartoffelknödel und Blaukraut. Eine Viertelente 9,10 Euro. Eine halbe Ente 17,80 Euro. Mittwoch. Bayerischer Sauerbraten mit Kartoffelknödel und Blaukraut 12,50 Euro. Donnerstag. Bayerisches Bierkutschersteak, Schweinenackensteak, aus der Grillpfanne mit Röstkartoffeln und Gemüse, 10 Euro. Freitag, bayerisches Eisbein mit Röstkartoffeln und Sauerkraut, 8,50 Euro. Kapitel 9. 18. Juni, 21.15 Uhr. Es ist etwas ruhiger geworden im Goldenen Löwen. Edeltraud Huber setzt sich an den Tisch zu Patrick und Leo. Und? Schmeckt das Essen? Sehr gut, antwortet Patrick. Ich habe selten einen so saftigen Sauerbraten gegessen. Leo stimmt lebhaft zu. Patrick schaut die Wirtin näher an. Er schätzt sie auf Anfang, Mitte 30. Unter dem rechten Ohr hat sie ein Muttermal, so groß wie eine 1-Cent-Münze. Ihre langen, braunen Haare sind zu einem Zopf gebunden. Sie trägt eine Halskette mit einem goldenen Kreuz und über ihrem Dirndl eine bunte Schürze. An der Figur und an den Händen sieht Patrick, dass die Wirtin körperliche Arbeit gewohnt ist. »Bitte zahlen«, ruft ein Gast. Edeltraud steht auf, unterhält sich kurz mit dem Gast, kassiert und kommt dann wieder an den Tisch von Patrick und Leo. »Entschuldigen Sie meine Neugier«, seit wann kennen Sie meinen Verlobten? Oh, da muss ich nachdenken. Das ist schon so lange her. Warten Sie. Ja, seit etwa 7 Jahren. Wir haben eine gemeinsame Leidenschaft. Pferderennen. Patrick beobachtet Edeltraud Huber. Er ist auf ihre Reaktion gespannt. Kennt sie die Spielleidenschaft ihres Verlobten? Pferde? Davon weiß ich gar nichts. Naja, so lange kenne ich Paul noch nicht. Wann und wie haben Sie sich kennengelernt? Edeltraud errötet. Leise antwortet sie: Vor einem Jahr, über eine Kontaktanzeige. Schnell fügt sie hinzu: Es war Liebe auf den ersten Blick. Nach wenigen Wochen haben wir uns verlobt. Durch seinen Job ist er leider oft unterwegs. Er hat mir versprochen, in Zukunft mehr in Bad Reichenhall zu sein. Wir wollen ja auch eine Familie gründen. Das klingt alles vielversprechend, sagt Patrick. Haben Sie ein Foto von Paul? Mich interessiert, ob er sich verändert hat. Patrick lügt nicht gerne. Nein, leider nicht. Wie lange bleiben Sie noch hier? Bis Sonnabend. Der Kongress des Bundes Internationaler Detektive endet dann. Patrick gibt Edeltraud seine Visitenkarte. Hoffentlich muss ich nie einen Privatdetektiv engagieren, sagt Edeltraud mit einem Lachen. Aber man kann ja nie wissen. Arbeiten Sie zurzeit an einem Fall? Wieder vermeidet es Patrick, die Wahrheit zu sagen. »Ich würde mich freuen, wenn wir uns noch einmal sehen könnten. Dann erzähle ich Ihnen mehr über Paul Ehrlich. Jetzt muss ich mich um meine Gäste kümmern.« »Gerne. Wir telefonieren.« Zufrieden verlässt Patrick mit Leo den Goldenen Löwen. Privatdetektiv Patrick Reich ist Paul Ehrlich, dicht auf den Fersen. Kapitel 10, 18. Juni, 23.25 Uhr. Patrick zieht seinen Pyjama an und legt sich auf das Bett. Der Sauerbraten liegt ihm schwer im Magen. Er ist es nicht gewohnt, während der Woche abends eine warme Mahlzeit zu sich zu nehmen. Aber wer kann zu einem hausgemachten bayerischen Sauerbraten mit Kartoffelknödel und Blaukraut in einer gemütlichen Gaststätte in Bad Reichenhall Nein sagen? Patrick nimmt aus der Minibar einen Schnaps. Er trinkt ihn in einem Zug aus. Der Vollmond wirft Schatten auf die Wände des Hotelzimmers. Stille. Patrick schließt die Augen. Er schläft bei geöffnetem Fenster ein. Das Klingeln des Telefons reißt ihn aus dem Schlaf. Mehrere Sekunden weiß Patrick nicht, wo er sich befindet. »Ich bin es, Konstanze. Ich hoffe, du hast noch nicht geschlafen.« »Nein, doch«, antwortet Patrick überrascht. »Schön, so spät deine Stimme zu hören.« »Patrick, eben hat mich Alice angerufen.« Die Stimme von Konstanze zittert. »Konstanze, du klingst nicht gut. Ist etwas mit Alice passiert?« »Ja, stell dir vor, sie hatte heute Abend einen Unfall mit ihrem Auto. Die Bremsen funktionierten plötzlich nicht mehr. Sie ist gegen einen Baum gefahren.« »Ist sie verletzt?« »Nein, Alice hat unwahrscheinliches Glück gehabt. Nach Aussagen der Polizei ist möglicherweise an den Bremsen manipuliert worden. Patrick ist jetzt hellwach.« »Konstanze, beruhige dich. Wer hat ein Interesse an dem Tod von Alice?« »Du meinst doch nicht etwa...« »Doch, genau den meine ich.« »Also höre mal, Konstanze. Frauen betrügen, Geld unterschlagen, das ist eine Sache. Aber einen Menschen zu töten, das ist eine andere Sache. Wirklich, beim besten Willen, ich glaube, du irrst dich.« »Hoffentlich. Ich rufe trotzdem morgen Richard an.« »Mach das. Schlaf gut, Konstanze. Ich melde mich morgen.« Kapitel 11, 19. bis 20. Juni. Der Kongress ist anstrengender, als Patrick Reich dachte. In den Pausen spricht er mit Leo Fuchs. Er gewinnt immer mehr Gefallen an der Idee, bei einer internationalen Detektei in Berlin zu arbeiten. Das bedeutet, dass er seine Selbstständigkeit aufgibt. Er möchte am Telefon mit Konstanze darüber sprechen, um ihre Meinung zu hören. Er entschließt sich, lieber noch zu warten. Nacht vom 20. Juni zum 21. Juni, 0.45 Uhr. Der Kongress ist zu Ende. Als Abschluss sehen die Teilnehmer eine Aufführung des Theaterstücks »Tod in der Oper«. Patrick fällt todmüde ins Bett. Er sieht noch auf das Foto von Konstanze, das neben ihm auf dem Nachttisch steht. Patrick lächelt ihr zu und schläft ein. Er träumt vom gemeinsam verbrachten Urlaub mit Konstanze auf Mallorca. Hand in Hand gehen sie barfuß am Strand spazieren. Ein leichter Wind weht. Am Horizont taucht ein Feuerball ins Meer. Es wird dunkel. Patrick und Konstanze bleiben stehen. »Willst du mich?«, fragt Patrick seine Lebensgefährtin. Weiter kommt er nicht. Das Telefon reißt Patrick brutal aus seinem Traum. »Konstanze, bist du es? Wo bist du? Ist wieder was mit Alice passiert? Wie viel Uhr ist es?« »Hallo? Spreche ich mit Patrick Reich?« »Ja.« »Herr Reich, ich bin es, Edeltraud Huber, die Wirtin aus dem Goldenen Löwen. Bitte kommen Sie schnell. Bitte helfen Sie mir. Ich bin verzweifelt.« »Was ist geschehen?« Patrick hat nur die Hälfte verstanden. Frau Huber ist zu aufgeregt, um deutlich zu sprechen. »Mein Verlobter, Paul, mein Verlobter«, stottert Edeltraud Huber. »Frau Huber, beruhigen Sie sich. Ich bin in ein paar Minuten bei Ihnen.« Patrick Reich, Privatdetektiv, ahnt Schlimmes.